John Knox und Maria Stuart. Das früheste Historienbild in der Ausstellung ist das Gemälde John Knox und Maria Stuart von 1845. Die Bildszene zeigt eine persönliche Konfrontation zwischen der katholischen schottischen Königin Maria Stuart und dem protestantisch-calvinistischen Prediger John Knox. Historischer Hintergrund des Gemäldes sind die komplizierten religiösen und politischen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten in Schottland um 1560. Die drohende Gestalt des schwarz gekleideten John Knox steht einer offensichtlich hilflosen Königin gegenüber, die trotz der Unterstützung durch ihre Hofdamen dem selbstbewusst und wortgewaltig auftretenden Prediger nicht gewachsen ist. Leutze hat das dramatische Geschehen beeindruckend in Gestik und Mimik erfasst. Und er bereichert die Szene mit detaillierten Hinweisen auf Katholizismus und Protestantismus. Für den Katholizismus stehen die aufgeschlagene Bibel, Monstranz und Madonnenbild. Den Protestantismus dagegen symbolisiert die Streitschrift, die John Knox in der rechten Hand hält. 1558 von ihm selbst geschrieben und in der er gegen die katholischen Herrscherinnen Europas wettert.